Sechstes Kapitel: Auf dem Weg zum zweiten deutsch-italienischen Sonderpapsttum. Wir überfliegen ein Jahrzehnt der Regierungszeit Karls IV. Durch eine von der Überlieferung gemeldete zweite Romfahrt des Pfaffenkönigs vom Jahre 1368 wird unsere Aufmerksamkeit jetzt wieder auf die Verhältnisse Italiens gelenkt. Immer noch waren die Visconti von Mailand, deren Herrschaft sich noch über zahlreiche andere Städte der Lombardei erstreckte, die Führer der antifranzösischen Bewegung in Oberitalien. Mit guelfisch gesinnten Nachbarstädten lagen sie in dauernden, recht wechselvollen Kämpfen. Trotzdem also die Kurie von Avignon nach wie vor in Italien mächtige Bundesgenossen wie Florenz besaß, war der so heiß erstrebte dogmatisch-kirchliche Einfluss der französischen Nationalkirche infolge der ungebrochenen Angriffskraft des Mailänder Gegners immer wieder lahmgelegt. Da verwundert es uns nicht, wenn wir vernehmen, dass in früheren Jahren auch König Karl, der eifrige Beschützer französischen Priestertums, mit den Mailändern zusammengeraten war. Schon 1356 hatte Karl durch seinen für Italien ernannten Generalkapitän Marquardt die beiden Visconti Bernabo und Galeazzo wegen ihrer Übergriffe gegen Kirche und Reich zur Verantwortung vorladen lassen, unter anderem deswegen, weil sie kirchliche Benefizien aus eigener Autorität verliehen, Geistliche eingekerkert und gefoltert, die gegen Ketzer verengten Sentenzen nicht publiziert hatten. Die Visconti antworteten damals mit einem groben Briefe, worin sie Marquardt Räuberhauptmann und Brandstifter titulierten. Es ist nicht unsere Aufgabe, die immer wieder aufflackernden Kämpfe der Parteien im Einzelnen kritisch zu verfolgen. Wir können uns mit der nackten Tatsache dieser Kämpfe für und gegen das weltliche Priesterchristentum, insbesondere gegen das Papsttum Frankreichs, begnügen, wollen nur noch die in diesen Kämpfen hervortretenden sogenannten bösen Gesellschaften erwähnen. Die Quellen verstehen unter diesen Gesellschaften zahlenmäßig oft sehr starke, unabhängige militärische Söldnerbanden und Freibeuterkompanien. Im Jahre 1366 erließ der damalige französische Papst Urban eine große Strafbulle gegen die in Italien hausenden Gesellschaften, in der er ihre Gräueltaten weitläufig schilderte. Ihre Feindseligkeiten gegen Städte und Orte der römischen Kirche, Seite 341 bis 343. In der Tat sind denn auch die bösen Kompanien nichts anderes als Streitkräfte der Kirchengegner, insbesondere der Gegner der französischen Kirche. Kämpften solche Gesellschaften aber im Dienste der Kurie von Avignon, so waren sie natürlich willkommen als gute Hilfsstreitkräfte. Auch die französischen Päpste haben nämlich solche Banden in Italien aufgestellt. Nur spricht dann die Überlieferung in solchem Falle einfach und schlicht von päpstlichen Truppen. So hatte Innozenz VI. Von Avignon den Kardinal Aegidius Albornoz als seinen Heerführer nach Italien geschickt, der für den Universalpapst den fast ganz verlorenen Kirchenstaat wieder zurückerobern sollte. In Wahrheit bestand Albornoz Aufgabe darin, im Bunde mit den italienischen Freunden, den Städten, die widerspenstigen Gegner der Kirche zur Unterwerfung zu zwingen. Der französische Kardinal, also der Feldhauptmann, habe mit den Waffen der Diplomatie und des Krieges besonders in Mittelitalien große Erfolge erzielt, melden die Quellen, und es liegt kein Grund vor, dies im Allgemeinen zu bezweifeln. Ohne Frage haben ja die Visconti nicht am laufenden Bande gesiegt, sondern sie sind, wie es die Überlieferung berichtet, gewiss öfter durch vorübergehende Misserfolge zum Waffenstillstand bzw. zu Friedensverhandlungen genötigt worden. So soll kurz vor der Ankunft des Albornoz ein Friedensschluss zwischen Florenz und Mailand zustande gekommen sein. Wenn es damit im Zusammenhange aber heißt, damals habe der Universalpapst an die Mailänder Rebellen und Ketzer das Ansinnen gestellt, sie möchten ihn wegen ihrer kirchenschänderischen Taten um Verzeihung bitten, damit er ihnen Absolution von den Kirchenstrafen erteilen könne, so steht von unserem Erkenntnisstandpunkte aus gesehen die Tendenzlüge ohne weiteres fest. Wir kehren nun zu König Karl zurück. Von ihm hören wir, dass er in persönlicher Besprechung zu Avignon mit Papst Urban V. einige dringende Fragen wie Bekämpfung der bösen Gesellschaften und der Visconti erörtert habe. Der Hauptgegenstand der Unterhaltung zwischen Karl und Urban war aber angeblich ein anderer. Die Quellen berichten nämlich, der König habe dem Universalpapst die Rückkehr von Avignon nach Rom nahegelegt. Die Völker und Staaten Europas sahen das dauernde Verweilen der Kurie in Avignon mit großem Missvergnügen. Namentlich Deutschland schrieb die Unbilden, die es unter Johann dem 22. und seinen Nachfolgern erlitten, der Einwirkung des feindlichen Nachbars im Westen zu, und Karl wusste am besten, wie eng Frankreich und Papsttum zusammenstanden. Seite 70. Und damit stehen wir, vorausgesetzt die mittelalterliche Überlieferung sei grundsätzlich echt, wieder vor jenem großen religionspsychologischen Rätsel: Wie ist es möglich, dass sich die Christen jener Zeit um die durch das babylonische Exil des Papsttums so grausam verletzte Glaubenstradition von der Sedes Romana so ganz und gar keine Gedanken und Sorgen gemacht haben? Nehmen wir die Geschichte für echt, so bleibt dies religionspsychologische Rätsel unlösbar. Aber die Geschichte des Mittelalters ist, wie wir wissen, eben nicht echt. In Wirklichkeit konnten also die Gläubigen von derartigen Sorgen gar nicht bedrückt werden. Das Generalaxiom meiner Schrift »Rätsel Rom im Mittelalter« lautete denn auch: Die Übersiedlung des Universalpapsttums von Rom nach Avignon ist erdichtet. Eine katholische Universalkirche mit einem Universalpapst und eine päpstliche Welthauptstadt Rom existierten vor dem 15. Jahrhundert noch nicht. Ungemein aufschlussreich wirkt denn auch die Angabe, dass die Völker und Staaten Europas die angebliche Rückkehr des Universalpapstes nach dem gottgewollten ewigen Sitz des Papsttums nach Rom gar nicht aus religiösem Grunde gewünscht hätten, sondern aus dem ganz weltlichen Grunde, um das Papsttum aus den politischen Fesseln Frankreichs zu lösen. Niemals wurde das Universalpapsttum von Rom nach Avignon verlegt, woraus folgt, es konnte also auch nicht wieder nach Rom zurückverlegt werden. Erlogen sind daher sowohl die angeblichen Bemühungen Karls, den Papst Urban zur Rückkehr zu veranlassen, als auch natürlich die von den Quellen berichtete vorübergehende Rückkehr Urbans nach Rom selbst. Also ist auch König Karl niemals mit Urban zusammen in Rom gewesen. Die axiomatische Konsequenz unserer Zentralerkenntnis liefert dann noch die Feststellung: Auch Urbans Nachfolger in Avignon, Gregor der XI., kann nicht, wie uns die Geschichte einreden möchte, im Jahre 1377 den Stuhl Petri endgültig nach Rom zurückverlegt haben. Ebenso wenig wie Urban hat Gregor eine Stadt Rom gesehen und kann darum auch nicht in der Welthauptstadt am Tiber gestorben und begraben sein.